Ja, das stimmt schon. Und welchen Abschluss hast du nach dem Studium? Nach 6 Semestern schließe ich das Studium mit einem Bachelor ab. Naja, also ich weiß nicht, ob du mit einem Bachelor wirklich so gute Chancen hast, eine Arbeit zu finden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Doch, das glaube ich schon. Ich war sogar in der Studienberatung. Dort wurde mir gesagt, dass ich genauso gute Chancen habe wie Studierende anderer Universitäten mit einem Magister. Und ich studiere viel kürzer. Na, vielleicht hast du recht. Aber könntest du dich nach dem Studium denn auch